Abschnitt 29 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Heiland der Armen. 1. Wir tragen ihn im Blut, Millionen Jahre schon. Wir tragen ihn im Blut, wie unfruchtbaren Samen. Tagtäglich hingesät, entkeimt uns nie der Sohn, der uns erlösen soll von den verfluchten Gaukeldramen, die niemals Abgrund sind und niemals in Gefahr zu explodieren aus dem festgefügten Rahmen. Der Arbeit heißt und Knechtschaft 70 Jahr. Wir tragen ihn im Blut, das schwarz ist von den Scherben zerbrochener Ahnen, die uns glichen auf ein Haar. Wir sind verdammt, dies Unfruchtbare zu vererben, auf Kind und Kindeskinder wie ein Amulett, den Schrei des Ungeborenen darin einzukerben. Und bög sich Berg an Berg herab zum Lotterbett, so lüstern ist kein Schoß, das zu empfangen, und furchtlos auszutragen auf dem Folterbrett, der Kindswehen überkreischt von Schnitt und Riss und Zangen, was uns im Blut schon Millionen Jahre gor und einmal hoch am Marterstamm gehangen, erlittenes Widerstritt und grenzenlos verlor. 2. Wir tragen ihn im Blut, den ewig Namenlosen, der auf der Zunge schmeckt wie Bibelwort und schnell zerschmelzend aufgeht in Metamorphosen. Die spüren wir im Schweiß, der uns umdort in den Fabriken, furchtbar giftige Kloaken, gehäuft von Diebstahl, Dolch und Meuchelmord. Und spüren sie tief eingebohrt wie Widerhaken und schleppen sie hinüber in den Fratzentraum, der Schlafgeschreie, dran schon Sterne schwarz erschraken. Wir atmen schwer, und unsere Atemzüge Schaum friert fest vor den geschlossenen Lippen, wie Grind und Rinde am Korallenbaum. Doch dann geschieht's, dass um zusammengepresste Rippen der Aufruhr donnert und die feige Kreatur aufstachelt so wie Treiber starrische Tiere stippen, bis unsere schwanken Arme, steil wie Zeiger einer Uhr, die niemals schlug, aufragen und die Stunde schlagen, drin wie von einer qualverstrickten Nabelschnur, hinausgeboren der entflammt, den wir im Blut schon Millionen Jahre tragen. 3. Erlöser, Bruder, leiblich schon im Traum gestaltet und wieder eingepfercht in dem verruchten Blut, zu unfruchtbarem Samen mörderisch erkaltet. Erlöser, Bruder, Frost und Glorie fernster Glut, sie aus dem Girren unser vorgerollten Augen, bricht stärker als von Magdalena und von Ruth, ein Frommsein, das, geläutert von den scharfen Laugen und bitteren Säuren hingeflossener Tränen, niemals schwankt. Vergleich uns nicht mit Geldverdienern, die nichts taugen, zur Schwangerschaft, die ohne dass ein Glied erkrankt, dich austrägt, wie der Schöpfer in 6 Tagzeitwachen den Himmel schuf und dieser Erde sakrosankt. Krümm dich nicht klein in unseres Blutes saftvergorenem Lachen. Entkeime und erlöse uns von Fluch und Knechtbeschwer, bis alle Reiche donnernd wie ein Kratersturz zusammenkrachen und alle Städte überrieselt ein entflammtes Lavameer. Bruder, Erlöser, aller namenlosen eingeborener Sohn, entstrahle fruchtbar groß in Wiederkehr den Unfruchtbaren in Blut Millionen Jahre schon. Ende von Abschnitt 29.